Wenn ein Kind zu verstehen beginnt, dann fragt es oft, warum? Warum kommt im Winter der Schnee? Warum tut Feuer so weh? Warum sind die Fische so stur? Warum ist die Banane krumm? Wenn das Kind dann erwachsen ist, fragt man sich oft, warum? Warum hat es das Fragen verlernt? Warum von sich selbst entfernt? Warum lässt es nur Unrecht geschehen? Das kann ich nicht verstehen. Wir sollten viel öfter Kinder sein und wieder neu verstehen. Mit Ohnmacht und Kritiklosigkeit verschieben wir so viel Zeit. Zugedeckt mit Alltagsidyll schlafen wir fein still. Hör nur nicht auf zu fragen, warum. Denn du sollst wissen, was läuft und was der Mann am Drücker so macht. Hör nur nie auf zu fragen, warum. Man sagt, Schweigen ist Gold, wer hat sich das bloß ausgedacht? Man sagt, Schweigen ist Gold, wer hat sich das so ausgedacht?